Lektion 5. Hören Sie einen Auszug aus dem Hörbuch Die Glücksformel von Stefan Klein. Teil 1. Jedem begegnet das Glück anderswo. Für den einen bedeutet Glück, barfuß im Morgentau über eine Wiese zu laufen, für den anderen sein Baby im Arm zu halten oder ein neues Designerkostüm, eine Bratwurst oder Mozarts Konzert Nummer 13 für Klavier und Orchester. Oder auch die Abwesenheit von all dem. Ein Zen-Mönch findet Seligkeit, wenn er sich in die Leere versenkt.